Skandal und schon schreien die Medien auf. Existenzen zerstört, das ist der Dingelauf. Nach ein paar Tagen fragt keiner mehr, wie es gewesen. Aber etwas bleibt hängen, schließlich hat man's gelesen. Ja, du hast es gelesen, irgendwo, irgendwann. Also wird es schon stimmen, denn du glaubst doch daran, was in der Zeitung steht, was im Fernseher läuft. Auch wenn man mit Unsinn dich überhäuft, dabei ist leicht zu sehen, die Presse lügt über jeden, der sich dem System nicht gleich fügt. Er könnte sie mit Ernst erwidern, das letzte Wort, danach mag keiner mehr zu fragen. Sie machen's nicht allein, um Geld zu verdienen, ihre Hetze in den Wald, deine tiefen Sinn. Sie sind die vierte Gewalt, die Stimme der euren Herrscher im System der freien Presse von dann beginnt. Sind sie berufen, deine Meinung zu manipulieren, zu vermitteln, was und wie du zu denken hast. Denn du erst glaubst, dass alle anderen es glauben, bist du still und kontrollierbar, wie es ihnen passt. Dabei ist leicht zu sehen, die Presse lügt über jeden, der sich dem System nicht gleich fügt. Da können sie mit Ernst erwidern, das letzte Wort, danach wagt keiner mehr zu fragen. Ihn kritisiert. Der Journalist schreit nach dem Richter, sobald man es wagt zu widersprechen, die Fakten analysiert. Die hat er frei erfunden, wie man dazu wohl sagt. Vor der Regierung keine Furcht, die haben ihm nichts zu sagen. Auf der Titelseite geht es sehr schnell an den Kragen. Jeder, der die Macht der Presse nicht für gut befand, da fragst du, wer zieht die Fäden in diesem Land? Pressefreiheit führen sie dabei im Munde. Dabei sind sie mit den Feinden ihrer Freiheit im Bunde. Einen Bund mit dem Teufel kann man das trefflich nennen. Lass uns bald.